Das Gesetz des Pendels. Man wird von geschichtlichen Zeiten, insbesondere von denen, die wir durchleben mussten, nichts, aber auch gar nichts verstehen können, wenn man nicht das hier skizzierte Hauptthema des Dramas in Betracht zieht. Nach einem allgemeingültigen irdischen Gesetz erreicht das Pendel auf der einen Seite die gleiche Entfernung wie auf der anderen Seite. Das ist seine unabwendbare Bewegung. In Opposition zum Judentum erhebt sich der exoterische Hitlerismus. Das wiederum ist aber eine Folge der Aktionen des Judentums, die sich gegen alle rassischen Grundsätze und gegen alle Herrschaftsansprüche richten. Aber auch das Judentum am anderen Ende des Pendels stellt sich schließlich gleichermaßen den Grundsatz »Ein Volk, ein Reich, ein Führer« auf. In seinen Einweihungsmaßnahmen ist er möglicherweise durch die Gegeneinweihung seitens der genau gegenüberstehenden Kräfte gestört worden. Sein äußerlicher Rassismus ist das Ergebnis eines anderen Rassismus, nur mit dem Unterschied, dass er weniger lange anhält. Lediglich die Bestrebungen und die verfolgten Ziele sind voneinander verschieden, weil andere Götter walten und auch die geistigen Führer andere sind. Man wird zu dem Schluss gelangen müssen, dass der diese Dinge nach rein menschlichen Erkenntnissen betrachtende Tiermensch gar nicht umhin kann, den exoterischen Hitlerismus zu verdammen, ohne dasselbe nicht auch mit dem Judaismus zu tun. Und das kann er nicht. Beide Anschauungen des Rassedenkens finden ihre Begründung hauptsächlich in dem Einweihungsgeheimnis vom Blute und vom chromosomatischen Gedächtnis, um weiterhin Begriffe der gegenwärtigen wissenschaftlichen Mythologie zu gebrauchen. Dieser zurzeit niedergeworfene Hitlerismus, an dem einem Extrem der Waage, erweist sich nunmehr für das Judentum als ein wertvolles und für sich vorteilhaftes Instrument, das es zu seinen Nutzen einsetzt und sich dabei der falschen Sentimentalität und der Schwächen der Mischvölker, der Bastarde des unreinen Blutes, des schwachen Herzens bedient. Die sich seit dem Ende des letzten Krieges überstürzenden Ereignisse bestätigen den Juden nur noch in seinem Glauben an den Bund mit seinem Gott und dessen Treue zu ihm wegen seiner unerschütterlichen Zuverlässigkeit. Er hat ihnen das verheißene Land zurückgegeben, die Stadt Jerusalem, die einzige, in der Jehova angebetet zu werden wünscht. Wohin wird er sie nun von hier aus führen? Wir wissen wohl, wie schwierig es geworden ist, über diese Dinge heutzutage zu sprechen, auch wenn man bemüht ist, sie auf eine höhere Ebene zu verlegen, was aber in Anbetracht des Herdentriebes in dieser Zeit sicherlich nicht möglich ist. Nach langen, auf der Suche verbrachten Jahren haben wir nun voller Gelassenheit die alten Visionen bestärken können. An einem so entscheidenden Zeitpunkt der Geschichte lassen wir dies alles wieder neu aufleben, wohl wissend, dass sie dem Strom zuwiderlaufen, der alles zum letzten Abgrund des Kali-Yuga mitreißt. Ein Zeitalter ging zu Ende und ein anderes nimmt seinen Anfang in der nun bereits abgeschlossenen Phase der Menschenwelt. Wir werden in den Strudel der sich überstürzenden Ereignisse hineingezogen. Wir wollten in die Zeit vor mehr als 30 Jahren zurückführen zu jenen höheren Wesen, die tapfer im Zeitalter des Kali-Yuga die Partei des Gottes der Verlierer ergriffen und um die Jugend in die polare Offenbarung vom goldenen Band der Catena Aurea und in den esoterischen Hitlerismus einzuweihen. Wir haben jene Gebiete der brennenden Erde, der mit Leichen bedeckten und in dem Blut der Helden gebadeten Felder wieder betreten und dabei entdeckt, dass wir uns von dort niemals entfernt hatten. Uns führt an der Hand der Gott der Verlierer dieser Zeit, der jedoch der Sieger von morgen sein wird, lange bevor 700 Jahre vergangen sein werden. Der esoterische Hitlerismus ist nicht anti. Wenn man sich in die Mythen und Legenden, in die Sinnbildkunde, in den grünen Strahl vertieft, dann ist nichts anti. Man ist dann nur völlig in Besitz genommen, ergriffen und eingesetzt von den hinter der Geschichte wirkenden kosmischen Kräften. Weder die Katharer waren anti-jüdisch, als sie Jehova zu einem Dämon erklärten, noch waren es die Templer, als sie sich von Jeschua, dem Zeloten, lossagten. Ich würde es wagen, die Behauptung aufzustellen, dass die höchsten und unbekannten Leiter des Hitlerismus es auch nicht waren im oberflächlichen Sinne der Streitmacht. Friedrich Hielscher, Der eingeweihte und geistige Leiter der SS war zum Beispiel niemals Mitglied der Nazi-Partei. Auch als SS-Oberst Sievers, der Leiter des Ahnenerbe, sein Schüler war. Man gestattete es Hielscher, ihn im Nürnberger Gefängnis vor seiner Hinrichtung aufzusuchen, um mit ihm einen letzten Einweihungsritus durchzuführen. Auch Hans F. K. Günther war ein Andersdenkender, wie auch Professor Wirst, ein Gelehrter auf dem Gebiete östlicher Philosophie, der an der Universität München Sanskrit lehrte und tibetische Texte veröffentlichte. Es gibt außerdem noch verborgene, meistenteils unbekannt gebliebene Persönlichkeiten, die von einem Zentrum aus wirkten, an das Rosenberg niemals heranreichte. Fast alle sind durch die verhängnisvollen Geschehnisse des Kali-Yuga, die Götterdämmerung, durch das beschleunigte Fortschreiten der Verstofflichung der Erde überwältigt worden. Die vor und nach dem Kriege in Bezug auf die SS angerichtete Verwirrung ist dem Umstand zuzuschreiben, dass von dieser Organisation auch die Kontrolle über einen Teil der politischen Polizei, der Gestapo, als einem Dienstzweig derselben ausgeübt wurde. Die SS hingegen, mit der wir uns befassen, ist die Hierarchie ihrer Eingeweihten. Es gab übrigens einen SS-Ehrengrad, der Persönlichkeiten verliehen wurde, die weder der Nationalsozialistischen Partei noch SS-Einrichtungen angehörten. Man nannte diesen Grad Ehrendienst. So geschah es bei Professor Franz Altheim, Geschichtsforscher für Altertumskunde und Romanistik an der Universität Halle, bei Professor Menghin an der Universität Wien, Gelehrter auf dem Gebiete der Vorgeschichte, bei dem bereits erwähnten Professor Hermann Wirth, Autor des Werkes Aufgang der Menschheit, die aufgefordert wurden, in den Ordenszentren der SS Vorträge zu halten. Das trifft auch auf Gerhard Hauptmann, den Autor des Buches »Die weißen Götter« zu, worin er auf unsere weißen Götter von Amerika Bezug nimmt. Alle diese Persönlichkeiten vertraten im Hinblick auf Rasse, das Judenproblem, den Germanismus, das Blut sehr verschiedene Ansichten. Otto Rahn, ein Forscher auf dem Gebiete des Katharertums, trat in die SS ein. Julius Evola wurde in die Hauptburg des Schwarzen Ordens eingeladen, um dort Referate zu halten. Man übertrug ihm die Durchführung wichtiger Untersuchungen, obwohl man wusste, dass sein Rassestandpunkt spiritualistisch war, dass er Neigungen zum Tantrismus hatte und dass er ghibellinische und aristokratische Anschauungen in der Politik vertrat, die jeder Massenorganisation zuwiderliefen. Und es war am Ende des Krieges in Wien und, wie man annimmt, während jener geheimen Untersuchungen im Auftrage der SS, als Julius Evola während eines alliierten Bomberangriffes eine schwere Verwundung erlitt, die ihn bis zum Ende seiner Tage lähmte. Ich lernte ihn in Rom in seiner Wohnung am Corso Vittorio Emanuele im Rollstuhl kennen und wir führten wenige Jahre vor seinem im Jahre 1975 eingetretenen Tode ein interessantes Gespräch miteinander. Der Philosoph Heidegger war ebenfalls Mitglied der Nationalsozialistischen Partei und blieb es, wenn ich mich nicht irre, bis zu seinem Tode im Jahre 1976, denn er hat niemals seinen Austritt erklärt, noch seine Mitgliedschaft widerrufen. Für die Zeit nach dem Kriege bereitete die SS die Gründung eines Ordensstaates am Rande jeder Massen- und Parteiorganisation vor, der vom totalitären Staat getrennt sein sollte. Theoretiker von Rassenlehren wie Günther und Klaus vertraten Standpunkte, die sich von demjenigen Rosenbergs unterschieden. Das Institut Ahnenerbe ließ Untersuchungen auf dem Gebiet der Symbolik, der Magie, der Runen sowie der Völkerkunde und Archäologie der untergegangenen Erdteile durchführen. Von diesen Dingen heutzutage gerecht und leidenschaftlos sprechen zu wollen, ist nicht möglich. Das Pendel ist nach dem einen Extrem ausgeschlagen, die Stunde des Rückschlages ist noch nicht gekommen. Nicht einmal nach 700 Jahren kann man mit gewissen, in hohen Ämtern engagierten Persönlichkeiten in Ruhe über die Katharer sprechen. Meine Beziehung zu dem österreichischen Kardinal König erkaltete völlig, als ich ihm von meiner Pilgerfahrt nach Montségou erzählte. Er fragte mich schroff, »Gibt es noch Katharer?« Und dieser Kardinal ist ein Fürst derselben römischen Kirche, beauftragt mit der ökumenischen Bewegung der Nichtgläubigen. Seitdem unterhielten wir uns über Hermann Hesse und sein Buch über die tantrische Liebe, Siddhartha, augenscheinlich in völligem Gleichmut, sehr angeregt.